Paris, Bärensohn. Hörspiel für Kinder von Dirk Heidicke. Als Priamos König des ruhmreichen Troja wurde, vermählte er sich in zweiter Ehe mit Hekabe. Ihr erster Sohn war Hektor. Als aber die Geburt ihres zweiten Sohnes herannahte, da träumte ihr, dass sie ein brennendes Holzscheit gebäre, das die ganze Stadt Troja zu Asche verbrenne. Und als sie ihrem Gemahle davon erzählte, ließ dieser seinen Sohn aus erster Ehe Aisakos rufen, der als ein Wahrsager und Traumdeuter galt. Die Königin hatte einen bösen Traum, Aisakos. Ich will, dass du ihr die Furcht nimmst, die sie seither erfüllt. Was träumte die Königin? Ich träumte, dass ich keinen Sohn gebar, sondern ein brennendes Holzscheit, das ganz Troja in Flammen setzt. Was für ein Unsinn! Beim ersten Mal hast du einen Prachtburschen geboren, der ganz Troja in einen Freudentaumel versetzte. Und wie bei Hektor wird es auch diesmal sein. Das wissen nur die Götter. Sag ihr, dass nicht zerstörerisch sein kann, was aus so viel Liebe entsprang, Aisakos. Die Götter senden uns unsere Träume nicht als launische Rätsel, sondern als Botschaften. Und wovor wollen sie uns warnen mit diesem Traum? Davor, dass ein Säugling unsere Stadt zerstört. Die Götter denken in anderen Zeiträumen, Vater. Sie sehen mehr als den morgigen Tag. Möglich, dass diese Stadt erst brennt, wenn aus dem Kinde ein Mann wurde. Bis dahin werde ich den Bengel schon so erziehen, dass auf solche Gedanken nicht kommt. Die Götter hätten einen anderen Traum gesandt, wenn das Schicksal sich auf diese Weise abwenden ließe. Aisakos, sag mir, was dieser Traum zu bedeuten hat. Ich wollte dich schonen, Königin. Ich will die Wahrheit wissen, Aisakos. Dieses Kind wird Verderben bringen über unsere Stadt. Jammer, Verwüstung und Tod. Wenn wir nicht alle miteinander umkommen wollen, dann muss dieses Kind sterben, Vater. Nein! Aisakos, du redest von deinem Halbbruder. Und wenn es mein eigener Sohn wäre, er muss getötet werden. Niemals! Verlass sofort diesen Raum, Aisakos! Geh! Ihr wolltet die Wahrheit wissen! Und ich sagte sie euch. Was du gesagt hast, kann keine Wahrheit sein. Verlass die Stadt und tritt nie mehr unter mein Angesicht. Ich verlasse diese Stadt gern, Vater, denn sie ist dem Verderben geweiht. Und wenn du alle deine jetzigen und künftigen Söhne diesem einen opfern willst, so tu es. Aber sage niemandem, dass du die Wahrheit nicht kanntest. Du lügst, Aisakos. Du lügst. Frevle nicht, Königin. Aus meinem Munde sprechen die Götter und sie werden durch ihn zu ganz Troja sprechen. Bringt ihn fort. Du willst ihn nicht einmal ansehen? Bringt ihn fort, sag ich. So tut, was die Königin sagt. Ist er fort? Er ist fort, Geliebte. Wie hätte ich ihn ansehen können, Priamos? Noch im Grab. Hätte ich seine Augen gesehen, die begreifen wollen, was niemand begreift. Wir konnten nicht anders. Man kann immer anders. Es ging um mehr als ihn. Es ging um Hektor, um unsere künftigen Söhne, um jedes einzelne Kind dieser Stadt, deren König ich bin. Aisakos hat deinen Traum in der Stadt erzählt und alles in Aufruhr versetzt. Der gesamte Rat war gegen mich. Es gab keinen Ausweg mehr. Du weißt es doch. Du hättest abdanken und fortgehen können mit mir und unserem Sohn. Wer sagt dir, dass dies die Stadt gerettet hätte? Wer sagt dir, dass sie verloren gewesen wäre? Wer sagt dir, dass sie nunmehr gerettet ist? Es ist sinnlos, darüber zu reden. Wir müssen den Göttern gehorchen. Das Kind ist soweit, König. So nimm es und tu, was ich dir befahl, Agelaus. Halt! Wir haben es uns anders überlegt. Wir werden... Geh, Agelaus! Ja, König. Nicht einmal einen Namen haben wir ihm gegeben. Ich weiß. Umso leichter werden wir ihn vergessen können. Ich werde ihn nicht vergessen. Niemals, Priamos. So halte ich dich denn in meinen Händen, kleiner Wurm, der du das Verderben sein sollst einer ganzen Stadt, die ich retten soll, indem ich dich von den Klippen ins Meer werfe. Und du ahnst nichts. Du vertraust mir, so als ob ich deine leibliche Mutter wäre. Wir alle kommen ohne jede Furcht auf die Welt. Die Angst lernen wir erst kennen, wenn wir die Welt kennenlernen. Ich werde dein Vertrauen enttäuschen. Ich werde dich töten. Am ersten Tag deines Lebens. Denn wenn ich dich nicht töte, werde ich selber sterben. Und dich wird ein anderer von den Klippen werfen. Die Angst ist die Geißel der Menschheit. Du musst sterben, weil das Volk sich vor den Göttern fürchtet und der König sich vor dem Volk und ich mich so sehr vor dem König. Aber warum ich? Götter, weil ich der Furchtsamste bin. Warum tötet der König sein Kind nicht selbst? Was fürchtet er, wenn ihr es so wollt? Und warum lasst ihr Götter zu, dass ein Kind geboren wird, das nicht leben soll? Warum durfte die Königin ihren Sohn nicht tot gebären? Ich verlange nicht, dass ihr euch erklärt. Ich verstehe euch nicht. Ich bin zu furchtsam. Und genau deshalb kann ich es nicht. Ich kann die Augen, die mich so ansehen, nicht schließen für alle Zeit. Ich kann diese winzigen Finger in meiner Hand nicht auf den Felsen zerbrechen. Nein, wenn dieses Kind denn wirklich sterben soll, nach eurem Willen, dann tötet es selbst. Ich werde es in den Wald und sein Schicksal in eure Hände legen. Wenn es verhungert, so war sein Tod euer Wille. Und ich habe es genauso gut getötet, als wenn ich es von den Klippen geworfen hätte. Ich muss fliehen, mein Sohn. Aber ich werde zurückkehren. Oh, warum weinst du denn, mein Kind? Ich bin vom Baum gefallen. Das passiert auch deinem Bruder und deiner Schwester. Aber nicht so oft. Es wird auch dir bald nicht mehr passieren. Wenn ich auch endlich Krallen an meinen Tatzen hab, ja? Ja, mein Kind. Und sie werden dir wachsen. Du musst nur Geduld haben. Auch ein Fell? Auch ein Fell wird dir wachsen, mein Sohn. Du wirst ein ebenso schöner Bär werden wie dein Bruder. Aber du musst es auch wollen. Ich will es auch, Mama. Dann musst du dich auch bemühen, auf 4 Beinen zu laufen, statt 2 immer sinnlos in der Luft hängen zu lassen. Aber es tut mir so weh. Du musst dich daran gewöhnen. Du bist so ungeduldig, Kind. Wenn du doch nur die Bärenruhe deiner Geschwister hättest, wenn du dich doch endlich gewöhnen wolltest an Wurzeln, Insekten und Mäuse. Aber die schmecken mir nicht. Ich weiß. Aber wenn du immer nur Honig frisst, wirst du nie ein so starker Bär wie dein Bruder. Der ist dafür doof. Das ist er nicht. Er kann schon jetzt alles, was ein Bär können muss. Dafür kann er nicht so lange auf 2 Beinen laufen wie ich. Warum denn auch? Das ist völlig sinnlos für einen Bären. Und er kann nicht bis 3 zählen, weil er seine Krallen nicht einzeln bewegen kann. Aber er hat Krallen und weiß sie zu gebrauchen. Alles, was du kannst, sind Kunststücke, die für einen Bären nicht nur unnütz, sondern sogar lächerlich sind. Deine Geschwister sind deshalb so starke Bären geworden, weil sie es wollten. Ach, du aber, mein Sorgenkind, du willst und willst es nicht lernen. Du würdest nicht einmal 2 Tage überleben, wenn ich dich allein ließe. Du willst mich alleine lassen? Ich muss dich allein lassen, wenn der Winter kommt. Denn dann müssen wir sehr lange schlafen. Und wenn wir erwachen, kann ich nicht mehr sorgen für dich, weil ich dann neue Kinder haben werde. Du musst lernen, allein zu leben, denn der Winter naht, kleiner Bär. Ich werde es lernen, Mama. Bestimmt. Und nun friss deine Käfer. Wehe, es bleibt einer übrig. Er lebt. Oh, hab Dank, Götter. Hab Dank mein Zweifel und meine Furchtsamkeit. Gesäugt und gewärmt von einer Bärin hat er überlebt und soll nun aufwachsen bei mir, als wäre er mein eigenes Kind. Niemand wird seine Herkunft erfahren. Vor allem er selbst nicht. Das Kind des Königs Priamos und der Hekabe liegt für immer tot auf dem Meeresgrund. So bleib denn den Winter über noch bei mir, kleiner Bär. Vielleicht ja wachsen in unserem langen Schlaf dir die Krallen und dein Fell. Bestimmt, Mama. Also, schmieg dich an mich. Verbirg deinen armen Leib in meinem Fell. Und schließ deine Augen. Ich bin nicht müde. Schlaf jetzt, kleiner Bär. Ich bin nicht... Schlaf. Müde. Endlich, sie schläft. Jetzt hole ich mir, was die Götter in meine Hände legten. Psst! Kleiner, sei still und komm zu mir. Wer bist du denn? Ich bin derjenige, der dich... dem eigentlich befohlen war, dich zu... Ich bin dein Vater. Du bist mein Vater? Ja. Du siehst aber komisch aus. Mama hat gesagt, du hast einen riesigen Kopf und mächtige Tatzen. Ich bin doch kein Bär. Und du auch nicht. Klar bin ich ein Bär. Also gut, ich... Auch ich bin ein Bär. Und mit dem Kopf, da hat deine Mutter übertrieben. Das tun Frauen oft. Frauen? Ja, ich meine Bärinnen. Und wo ist dein Fell? Das, Haarausfall. Wie jeden Winter. Aber im Frühling wächst es mir wieder nach. Wächst mir dann auch eins? Na, ich hoffe nicht. Was? Ja, hoffentlich. Hoffentlich ganz bestimmt sogar. Komm nur mit mir. Na gut. Mama, ich gehe zu Papa, da krieg ich ein Fell. Sei doch still. Du wächst sie. Das will ich auch. Mama! Mama! Wach auf, Mama! Ich danke euch, Götter. Paris, Paris, Paris. Ich heiße aber kleiner Bär. Nein, so heißt du nicht mehr. Bin ich jetzt schon ein großer Bär? Du bist ein Mensch, Paris, der Sohn eines Hirten. Was ist denn ein Hirt? Ein Hirt wacht über die Herden, über Ziegen, Schafe und Rinder. Und warum? Ja, damit sie nicht fortlaufen. Kein Dieb sie raubt, kein wildes Tier sie reißt. Er beschützt sie, weil er von ihnen lebt. Wieso lebt er von ihnen? Na, von ihrer Milch, ihrem Fell, ihrem Fleisch. Ihr beschützt sie, um sie zu fressen? Also das ist ja gemein. Fressen Bären etwa kein Fleisch? Selten. Frisst ihr denn keine Käfer, keine Insekten? Auch selten. Und Wurzeln? Da muss es schon schlimm stehen. Mir schmecken sie auch nicht. Still! Was tust du da? Paris, steh auf! Nein, ich muss mich anschleichen. Nein, das musst du nicht. Natürlich, sonst zieht sie mich doch. Diese Ziege gehört mir. Und von heute an auch dir, mein Sohn. Na, und ob die mir gehört? Die entkommt nicht. Zügle deinen Jagdtrieb. Du bist kein wildes Tier mehr. Wenn du diese Ziege essen willst, werden wir sie schlachten. Koste das. Was ist das? Ziegenkäse. Das schmeckt. Darf ich sie nicht doch reißen? Nicht die ganze Ziege schmeckt so, sondern nur ihre Milch. Wenn wir sie lange lagern und mit Kräutern würzen. Du musst noch sehr viel lernen, mein Sohn. Aber dafür kann ich schon auf zwei Beinen laufen. Das hoffe ich doch. Du hast nämlich nur zwei. Ich habe vier. Das andere sind Arme. Und die sind nicht zum Laufen da. Mit denen kann man Besseres anfangen. Was denn? Das werde ich dir alles beibringen, mein Sohn. Papa, ich kann schon auf einem Esel reiten. Gar nicht, du fällst ja immer runter. Fällst ja selber runter. Aber er ist viel später als du. Ja, und ist mir doch egal. Ist dir gar nicht egal. Ist es wohl. Hört schon auf, ihr zwei. Seid ihr wirklich auf einem Esel geritten? Ja, ganz, ganz weit. Und, war dein Vater dabei, Oinone? Ja. Nein. Es war niemand dabei? Der Esel war doch dabei. Wir sind ganz alleine geritten, wir können das schon. Ja, das mag sein. Trotzdem, es ist viel zu gefährlich, wenn niemand dabei ist. Ich will nie wieder hören, dass du allein auf einem Esel reitest. Na gut, dann sage ich dir das nicht mehr. Dürfen wir zum Bach? Nein, heute nicht mehr. Es ist schon spät. Und deine Eltern werden dich auch schon erwarten, Oinone. Geheim jetzt. Na gut. Aber wenn du dabei bist, dürfen wir reiten, ja? Bis in die große Stadt. Nein, dahin nicht. Warum nicht? Die Stadt ist gefährlich. Warum? Weil es dort sehr böse Menschen gibt. Was für böse Menschen? Das wirst du hoffentlich niemals erfahren. mein Sohn. Was tust du da, Paris? Ich habe die Herden zum Bach geführt, Vater. Es ist heiß. Ja, das war gut und das sehe ich, aber was tust du jetzt? Ich betrachte mich im Wasser. Warum? Warum nicht? Weil die Mädchen dir sagen, wie stark und wie hübsch du bist. Lass dir nicht den Kopf verdrehen, Paris. Wieso nicht? Ein Hirte braucht auch hinten Augen. Eben. Also, richte sie nicht immer nur auf dein Spiegelbild. Darf ich dir eine Frage stellen, Vater? Wenn sie mit deiner Arbeit zu tun hat, ja. Warum sehe ich dir eigentlich gar nicht ähnlich? Das ist manchmal so. Du siehst eben deiner Mutter ähnlich. Und wer war meine Mutter? Nun, deine Mutter eben. Sie starb bei deiner Geburt. War sie schön? Ja. Ja, sie ist eine sehr schöne Frau. Du meinst, sie war es? In meinen Gedanken ist sie immer noch sehr schön. War sie eine Königin? Unsinn, wie kommst du denn darauf? Eunone meint, ich hätte etwas Königliches. Das kommt auch bei Hirtensöhnen vor. König wird man nur durch den Zufall der Geburt. Heißt das, auch ich hätte als König auf die Welt kommen können? Ja, sicher, ich auch. Sogar Thersites. Aber wir sind nun einmal als Hirten geboren und werden als Hirten sterben. Das ist nicht gerecht. Natürlich nicht. Aber es ist so. Und wir müssen uns damit abfinden. Liebst du denn deine Herden nicht? Doch, Vater. Dann führ sie zurück auf die Hochweide. Sie haben genug getrunken. Darf ich mich zu dir setzen? Du sitzt ja schon. Ich könnte wieder aufstehen. Bleib sitzen. Spielst du auf der Flöte für mich? Mir ist nicht danach. Du spielst immer seltener. Weil mir immer seltener danach ist. Und wenn du spielst, dann sind deine Lieder traurig. Sie sind traurig, weil mir so ist. Und warum ist dir so? Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht so traurig, Eunone. Vielleicht weiß ich es. Das glaube ich kaum. Ich sehe oft auf das Meer hinaus und auf die große Stadt hinab. Und dann sehe ich meine Herden, mein Vater, unser Dorf. Und dann denke ich oft, dass das doch nicht alles gewesen sein kann. Das war ja auch noch nicht alles. Was soll denn noch kommen, Eunone? Weißt du das wirklich nicht? Na, sag es mir. Ich will es mal so sagen. Also, wenn Thersites mich fragen würde, ob er mich küssen darf, würde ich verneinen. Thersites wollte dich küssen? Nein. Aber wenn er mich fragte, dann... Paris! Was sitzt du schon wieder herum? Treib die Herden zum Bach. Da waren sie schon. Ja, dann treib sie noch mal hin. Es ist heute heißer als sonst. Es ist bedeckt, Agelaus. Misch du dich nicht immer ein. Eunone, geh lieber deinem Vater helfen. Er hat mich Kräuter sammeln geschickt. Na, dann sammle sie. Und halt meinen Sohn nicht von der Arbeit ab. Ich hab doch gar nichts zu tun, Vater. Treib die Herden zum Bach. Und gib deine Flöte her. Du bekommst sie zurück, wenn dir wieder nach fröhlichen Liedern ist. Warum darf man denn nicht traurig sein? Wenn du jetzt nicht gehst, rede ich mit deinem Vater und dann wirst du nie wieder etwas anderes als traurig sein. Eunone! Und wenn du dich jetzt nicht erhebst, ergeht es dir ganz genauso, mein Junge. So wird es mir ohnehin ergehen, Vater. Warum kommst du so früh von den Herden zurück? Vater, mir sind 3 Göttinnen des Olymp erschienen. Ah, na und? Ich habe vorhin mit Zeus ein paar Becher Nektar geleert. Wirklich? Zunächst erschien nur Hermes und überreichte mir einen Apfel. Ja, so sind sie eben, die Götter. Wenn ein Hirtensohn Hunger verspürt, sind sie sofort zur Stelle. Es war ein goldener Apfel. Ja, das ist doch wohl das Mindeste. Hat er geschmeckt? Ich sollte ihn nicht essen. Ich sollte ihn der schönsten jener 3 Göttinnen geben, die dann von mir erschienen. Hera, Athene und Aphrodite. Denn Eris, die Göttin der Zwietracht, hatte diesen Apfel der Schönsten geweiht und zwischen die Göttin geworfen. Und da natürlich eine jede von ihnen ihn für sich wollte, entbrannte sogleich ein Streit. Und da keiner der Götter sich dem Zorn der Verliererin aussetzen wollte, wurde eben ich zum Richter bestimmt. Das ist doch klar, Paris. Der Sohn eines Sklaven ist dem Zorn der Göttinnen doch viel eher gewachsen als ein Gott. Sie haben geschworen, mich nicht zu strafen. Und sie haben mir vieles versprochen, wenn ich ihnen zum Sieg verhülfe. Du hast dir doch wohl einen Tonkrug für unseren Käse gewünscht. Wir könnten ihn brauchen. Hera bot mir die Herrschaft über die Welt. Du bist hoffentlich nicht drauf eingegangen. Das ist nämlich sehr, sehr mühsam. Ich war selbst schon mal Weltherrscher. Athene bot mir alle Weisheit der Welt. Wie langweilig. Wenn man alles durchschaut, hat das Leben doch gar keinen Reiz mehr. Und Aphrodite? Bot mir die Liebe. Ja, man hört oft, dass sie nicht sehr wählerisch ist. Warum soll sie sich nicht mal mit einem Hirtensohn einlassen, der nach dem Schweiß der Stiere und nach Ziegenkot duftet? Nein, nicht ihre Liebe bot sie mir an. Sie bot mir die Liebe der schönsten Frau der Welt. Die hättest du doch auch so bekommen. Was bildet die sich denn ein? Bei derart knausrigen Angeboten hast du dich hoffentlich für keine von ihnen entschieden. Doch, obgleich es mir schwer fiel. Denn jede von ihnen war auf eine andere Weise unendlich schön. Ja, das sollen Göttinnen so an sich haben. Und doch habe ich mich schließlich für Aphrodite entschieden. Das war dumm von dir. Wenn du die Weltherrschaft genommen hättest, dann hättest du die schönsten Frauen doch mit dazu gekriegt. Die schönste Frau vielleicht, aber nicht ihre Liebe. Ja, also ist es genug, Paris. Leg dich hin. Ich bring dir gleich kalte Umschläge. Und setz dich künftig bitte in den Schatten. Oder trag eine Kopfbedeckung, wenn es so heiß ist wie heute. Sonst besuchen dich die übrigen Götter auch noch. Du glaubst mir nicht, Vater. Doch, doch, doch. Sowas ist mir auch schon oft passiert. Ich bring dir etwas Ziegenmilch und dann schläfst du. Du wirst sehen, morgen geht es dir wieder besser. Eunone. Keine Sorge, dein Vater ist bei den Herden. Da kann er auch bleiben. Ich habe gehört, dass du krank bist. Was hast du denn? Ich habe gar nichts. Also anders gefragt, was fehlt dir? Ach, wenn ich das nur wüsste, Eunone. Würdest du mir glauben, wenn ich dir sagte, dass mir 3 Göttinnen erschienen sind? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde dir beinahe alles glauben, Paris. Aphrodite hat mir die Liebe der schönsten aller Frauen versprochen. Ja, Paris, das glaube ich dir. Aber was soll ich denn jetzt tun? Warten? Nein. Ich finde, du solltest nun nicht länger warten. Ja, was soll ich dann tun? Sie suchen. Und wenn ich sie schon gefunden habe? Naja, dann solltest du sie küssen, ehe du sie verlierst. Auf den Mund? Ja, auch auf den Mund. Überall hin, du Idiot. Oh, Eunone. Und wehe, du hörst je wieder damit auf. Aphrodite hat nicht gelogen. Ich grüße dich, Aisakos, Sohn des Königs Priamos und berühmt als ein großer Wahrsager und Traumdeuter. Schon gut, du weißt, warum ich gekommen bin. Ja, Herr, der König veranstaltet Leichenspiele in Troja und will als Kampfpreis einen stattlichen Stier aussetzen. Richtig, und ich bin gekommen, ihn auszusuchen. Ich empfehle euch die Herden des Odios, der sehr prachtvolle Stiere hat und diese... Ich habe meine Wahl schon getroffen, ich nehme einen von deinen. Meine Stiere sind leider etwas schwach. Weil Odios Herden auf den besseren Weiden stehen. Du solltest... Reiz mich nicht, Agelaos. Dieser schwarze Stier ist der prächtigste, den ich jemals gesehen habe. Der schwarze? Nein, da irrt ihr euch, Herr. Ich irre mich niemals. Dieser Stier sieht zwar prachtvoll aus, aber er ist gefährlich. Er ist völlig unberechenbar. Er hat eine rätselhafte Krankheit. Er ist wahnsinnig. Genug. Sag deinem Gehilfen, er soll ihn meinen Leuten übergeben. Du hast es gehört, Paris. Nein, Dieser Stier ist mir das Liebste unter all meinen Tieren. Weder ein Räuber noch ein Raubtier hat mir je auch nur ein einziges Tier aus meinen Herden entführt. Und das wird so bleiben, so wahr ich Paris heiße. Nennst du mich einen Räuber, du frecher Sklave? Wer mir das raubt, den nenne ich Räuber, ja. Dir kann niemand etwas rauben, Sklave, denn du besitzt nichts. Alle diese Herden gehören dem König. Ihr hütet sie nur für ihn. Und wenn der König sich sein Eigentum holen will, so sollte man nicht zögern und schon gar keine frechen Reden führen. Wenn der König sein Eigentum will, so soll er es holen. Paris! Er meint es nicht so, Herr. Er war lange krank. Das ist mir doch egal. Ich meine, er war geistig krank. Er hat Göttinnen gesehen und so. Er hat sich wohl doch noch nicht so erholt, wie ich dachte. Das scheint mir auch so. Paris, so hol den Stier. Er gehört dem König. Hat der König ihn aufgezogen und bewacht? Ja, sag es mir, Vater. Dieser wahnsinnige Jüngling ist dein Sohn? Ja, er ist mein Sohn. Mir scheint eher, dass ein edlerer als du bei seiner Mutter lag, Agelaos. Aber das geht mich nichts an. Bring mir jetzt den Stier, Sklave. Oder meine Leute opfern dich auf dem Altar des Zeus. Das können sie ruhig versuchen. Paris, ich flehe dich an. Hol ihn. Nur dieses eine Mal im Leben höre auf mich. Denk an mich, an Eunone, an alle hier. Also gut, Vater. Ich werde ihn holen. Wer den Stier bei den Kampfspielen gewinnt, kann mit ihm tun, was er will. Es steht dir frei, nach Troja zu kommen und den Kampf zu wagen. Genau das habe ich vor. Großartig! Du musst nur die größten Helden im Reiche des Priamos besiegen. Dann hast du ihn wieder, deinen Stier. Dann werde ich sie besiegen. Fein. Wenn auch schade um deinen Sohn, Agelaos. Er war lange krank, wie ich schon sagte. Von Geburt an vermutlich. Aber so ist das ja oft bei euch Sklaven. Wenn ihr es so sagt, Herr. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf, deinen Sohn gegen die Söhne des Königs kämpfen zu sehen. Das wird ein lustiger Tag. Morgen. Nein, Paris, du wirst nicht nach Troja gehen und an den Kämpfen teilnehmen. Doch, das werde ich tun, Vater. Ich verbiete es dir. Ich werde trotzdem gehen. Ich flehe dich an, mein Sohn, geh nicht. Du wirst deinen Stier nicht zurückgewinnen. Warum nicht? Du weißt, dass ich stark bin. Du bist der Stärkste des Dorfes. Dort unten aber warten andere Helden. Ich fürchte mich nicht. Weil du es nicht begreifst. Die Söhne des Priamos sind nicht nur stärker, sie sind vor allem geübter. Die müssen doch keine Herden bewachen. Die tun den ganzen Tag nichts anderes als kämpfen. Wenn ich besiegt werden sollte, so habe ich es wenigstens versucht. Ich begreife nicht, warum ich das nicht tun soll. Es geht ja nicht um Leben und Tod. Solange ich denken kann, darf ich nicht in die Stadt. Warum, Vater? Weil dort das Verderben lauert. Warum? Du hast es mir niemals erklären können. Welches Geheimnis verbirgst du von mir? Ich verberge nichts. Dann lass mich gehen und es versuchen. Ich gehe auch ohne deine Erlaubnis, doch lieber gehe ich mit ihr. Also dann, geh, mein Sohn. Danke, Vater. Und sag Eunone, ich bin schon bald zurück. Nun ist auch Deiphobos besiegt worden, Priamos. Von Deiphobos habe ich nichts anderes erwartet. Er hat dafür andere Vorzüge. Gewiss. Hast du an einem einzigen deiner Söhne eigentlich irgendetwas auszusetzen, Hekabe? Bei all dem, was die Königin an deinen anderen Söhnen auszusetzen hat, bleibt dir dafür keine Kraft mehr, Vater. An dir habe ich allerdings wirklich viel auszusetzen, Alsakos. Gib Ruhe. Dieser Jüngling ist wirklich der Sohn eines Sklaven? Ja, ich sah ihn auf Ida bei den Herden, ja. Unfassbar. Ein Sklavenbalg legt beinahe alle meine Söhne aufs Kreuz. Gut, dass wenigstens Hektor ihn in die Schranken weisen wird. Wir wollen es hoffen. Wenn er gegen Hektor besteht, ist er kein Mensch, sondern ein Gott. Und das würde ja dann nicht zählen. So, gleich kämpfen sie. Ich sehe immer wieder gern zu, wenn Hektor kämpft, ist er nicht großartig. Ja, Priamos, das ist er, großartig. Verzeih mir, Vater, ich habe keine Erklärung für diese Niederlage. Ich hab sie. Dann lass sie uns hören. Hektor unterlag, weil es ihm nur um den Sieg ging. Aber mir ging es auch um den Preis des Sieges. Denn dieser Stier ist mir der Liebste in meinen Herden. In meinen Herden? Oh, Verzeihung. Ich jedenfalls kämpfte um mehr als nur den Ruhm des Sieges. Und deshalb konnte ich Hektor bezwingen. Obwohl er der Stärkere ist. Das war gut gesprochen, Jüngling. Und recht hat er damit ja auch. Nun, so sei der Preis, um dessen Willen du mehr Kräfte entwickelt hast, als du eigentlich besitzt, der deine. Doch lass uns noch etwas plaudern. Ich würde dich gern als Krieger in mein Heer aufnehmen. Meine Herden warten auf mich. Es sind meine Herden. Oh, Verzeihung. Und sonst wartet niemand? Ein Mädchen vielleicht? Ihr Name ist Oinone. Und auch mein Vater wartet auf mich. Halt. Was hast du denn, Mutter? Du bist ja ganz blass. Lasst mich ihm eine Frage stellen, ehe er antwortet. Vorher kann er ja auch schlecht antworten. Ehe du ihn nach seinem Vater fragst, meine ich. Du wuchsest auf Ida auf? Ja, so ist es, Königin. Und lautet der Name deines Vaters Agelaos? Ja, so lautet er. Warum? Ich frage mich ebenfalls, wieso das wichtig ist. Aber ich soll deinen Namen doch auch immer nennen, Vater. Wenn du gewinnst. Heute solltest du ihn lieber verschweigen. Alle meine Söhne haben mich heute gründlich blamiert. Nein, Priamos. Nicht alle. Welcher denn nicht? Bist du denn wirklich so blind? So ahnungslos? So gefühllos? Für deinen Ruhm hat heute jener Sohn gesorgt, den ich für immer verloren glaubte. Jener Sohn, den ein Sklave namens Agelaos einst auf den Berg Ida trug. Du meinst, es stimmt, der hieß Agelaos, aber er wird doch nicht... Er hat dir nicht gehorcht und er sei gepriesen dafür. Hattest du eine Mutter? Sie starb bei meiner Geburt, Königin. Ja, es ist wahr. Da starb sie beinahe. Und erst seit heute ist sie wieder lebendig. Ihr Herz schlägt rasend vor Freude und Stolz. Und ihre Stimme will ihr den Dienst versagen. Wo ist sie? Hier, mein Sohn. Mein Sohn. Mein Sohn bist du. Und der dieses blinden Königs. Trink noch einen Becher, mein Sohn. Auf dein Wohl, Vater. Auf deines. Deine Mutter hatte übrigens recht. Als ich sah, wie wohlgebaut du bist, hätte ich natürlich von selbst drauf kommen müssen, dass du mein Sohn bist. Ich hatte so eine Ahnung. Deshalb war ich ja so merkwürdig gehemmt beim Kampf. Diese Zaghaftigkeit kenne ich sonst gar nicht bei mir. Es war hoffentlich eine Ausnahme, Hektor. Wenn wieder einmal der Feind vor unseren Mauern steht, könnte dich Zaghaftigkeit das Leben kosten. Mich bezwingt niemand als mein eigener Bruder. Und auch der kein weiteres Mal. Wir werden auch nie mehr miteinander kämpfen, Hektor. Einmal müssen wir noch, damit es ausgeglichen ist. Wenn ihr noch einmal miteinander kämpft, werfe ich euch beide persönlich zu Boden. Gerade erst habe ich meinen Sohn zurück und ihr redet schon wieder von Kämpfen. Ich nicht, Mutter. Zeus sei Dank. Vielleicht sollen die alle unsere Söhne zu den Hirten schicken. Man scheint dort vernünftiger zu werden als hier. Warte nur ab, HKB. Wenn dieser Prachtbursche erst einmal ein paar Wochen bei uns ist, wird er mindestens so ungeschimpft wie Hektor. Von jetzt an ist Troja unbesiegbar. Denn es hat noch einen großen Helden mehr. Einen Sohn des Königs Priamos. Irgendwie habe ich mein ganzes Leben lang geahnt, dass ich nicht der bin, der ich zu sein schien. Wie bin ich eigentlich dorthin gekommen, zu den Hirten? Das ist eine lange Geschichte, mein Sohn. Eine traurige Geschichte. Mit einem glücklichen Ende. Lass sie uns dir später erzählen. Hektor, zeig deinem Bruder die Burg. Die Pferde, die Waffen, die Schätze. Er soll wissen, welchem stolzen Geschlecht er entstammt. Das weiß ich, Vater. Deine Erwartungen werden übertroffen werden. Komm, Bruder. Bleib nicht so lange. Hast du die Kraft, es ihm zu sagen, Priamos? Wieso? Weil ich sie nicht habe. Wieso es ihm sagen? Wir haben ihn zu den Hirten gegeben, um ihn zu schützen vor dieser Prophezeiung. Und wenn Agelaos ihm die Wahrheit sagt? Wir müssen verhindern, dass er das tut. Willst du ihn töten? Dieser Mann rettete deinen Sohn, Priamos. Er hat meinen Befehl missachtet. Einen törichten Befehl. Das spielt keine Rolle. Er muss bestraft werden. Holt mir Isaacos. Priamos, ich bitte dich, töte ihn nicht. Wie sonst soll ich ihn zum Schweigen bringen? Soll dein Sohn erfahren, dass wir ihn töten lassen wollten? Und wenn wir ihn beschenken? Und ihm das Versprechen abnehmen, zu schweigen? Das ist mir zu unsicher. Ich habe eine andere Idee. Du hast nach mir gerufen, Vater? Ja, Isaacos. Deine Prophezeiung, sie ist nicht eingetroffen. Bis jetzt nicht. Ich glaube dir kein Wort mehr und das Volk auch nicht. Solange er lebt, wird er eine Gefahr sein für diese Stadt. Wie kannst du es wagen, noch immer davon zu reden, Isaacos? Haben die Götter nicht dafür gesorgt, dass er lebt? Der ihn überleben ließ, war ein Sklave, Königin. Noch ein Wort und ich reiße dir eigenhändig die Zunge aus! Davon wollte ich gerade reden, EKB. Geh auf den Berg Ida, Isaacos, und schneide jenem Sklaven die Zunge heraus. Und dann beschenke ihn reich. Sein Schweigen wird niemandem nützen. Doch. Und zwar dir. Denn anderenfalls wärest du es, den ich zum Schweigen bringen müsste. Geh! Bring mir die Zunge des Agelaus. Oinone, wie kommst du hierher? Das frag ich mich auch. Es war kaum möglich, zu dir zu gelangen. Ja, der König liebt seine Söhne sehr und so lässt er sie auch bewachen. Ich habe von deinem Glück schon gehört. Es hat mich nicht einmal sehr gewundert. Hast nicht auch du immer gesagt, dass ich etwas Königliches an mir hätte? Das ist wahr, aber ich habe es ein wenig anders gemeint. Du hattest in jedem Fall recht. Weshalb bist du gekommen? Weil ich dich sehen wollte. Ja, ich wäre ja auch bald zu euch da oben gekommen, doch im Moment habe ich den ganzen Tag lang zu tun. Ich muss noch so viel lernen. Und vergessen. Vergessen? Was? Hast du deiner neuen Familie schon von den Göttinnen erzählt? Ja, das habe ich. Und stell dir vor, sie haben mir sofort geglaubt. Aber sie sind sicher der Meinung, dass mit der schönsten Frau der Welt keine Hirtentochter gemeint sein kann. So direkt haben sie das nicht gesagt. Mein Vater und meine Mutter sind nicht so, wie du denkst. Sie denken sehr... Ich möchte nur wissen, was du denkst, Paris. Ich? Ich kann im Moment nicht klar denken, Oinone. Alles ist so neu, so verwirrend. Schon morgen etwa soll ich mit einer Flotte in See stechen, um Vaters Schwester aus Sparta zurückzuholen. Dein Vater hat keine Schwester. Doch, sie heißt Hesione und die Griechen raubten sie einst. Und ich soll... Und wer war es, der dir den Verstand raubte, Paris? Es war die Ödnis des Berges. Erst jetzt lerne ich begreifen. Was haben der König und seine Frau dir denn erzählt, weshalb sie dich in diese Ödnis geschickt haben? Um mich zu schützen. Es gab da ein böses Orakel. Und Agelaus sollte dich also beschützen und großziehen. So ist es. Und für diesen Dienst ist er jetzt reich beschenkt worden. Das Geschenk war so großartig, dass es ihm die Sprache verschlagen hat. Na siehst du, die Dankbarkeit meines Vaters ist die eines Königs. Und deine Undankbarkeit ist die eines Idioten. Warum redest du so? Damit du mich begreifst, Paris. Priamos ist kein König, sondern ein wildes Tier. Nein, entschuldige, so böse ist kein Tier. Rede nicht so von meinem Vater, Oinone. Dein Vater liegt in seiner Hütte und stirbt. Wer stirbt? Agelaus? Und deine Mutter kann ihm nicht helfen, denn sie bringt ihren Jungen gerade bei, wie man Honig erbeutet. Oinone, was redest du denn da? Die du Mutter und Vater nennst, haben dich ausgesetzt, Paris. Sie haben dich Agelaus gegeben, damit er dich von den Klippen ins Meer wirft. Aber er konnte es nicht. Er ist dein Vater und deine Mutter ist eine Bärin, denn auch ohne sie wärest du tot. Und damit du von alledem nichts erfährst, haben sie deinem Vater die Zunge herausschneiden lassen. Das ist doch alles Unsinn. Doch bevor sie es taten, hat er mir alles erzählt, denn er gab dich verloren. Geh zu ihm und überzeuge dich. Ich glaub dir nicht, Oinone. Das musst du auch nicht. Ich habe es dir berichtet, mehr kann ich nicht tun. Segle nach Sparta, wenn dir das wichtiger scheint. Also gut. Ich verschiebe die Abreise und sehe nach ihm. Tu, was du willst. Er wird dir nicht mehr sagen können, wie sehr er dich liebt. Und es ist doch gut so, denn du bist diese Liebe nicht wert. Wenn du gehst, geh nach mir, denn ich will dich nie mehr sehen. Ich will nicht, dass er geht, Priamos. 3 Monate erst ist er wieder bei uns und schon schickst du ihn fort. Doch nicht für immer. Wenn alles gut geht, ist er in 4 Wochen zurück. Und wenn nicht? Dann dauert es 5 Wochen. Es wird gut gehen. So ist es recht, mein Sohn. Und es freut mich auch, dass du nicht mehr von einer Verschiebung der Reise redest. Du hast begriffen, dass der Sohn eines Königs Verantwortung übernehmen muss. Das ist nur ein anderes Wort für Gefahr. Ich fürchte mich nicht. Das ist ja das Schlimme. Lerne begreifen, dass der Sohn, den die Götter uns wiedergaben, kein Knabe mehr ist, sondern ein Mann, Hekabe. Er ist ein Jüngling. Der zum Manne werden muss. Und will. Versteh doch, Paris. Ist dies der Name, den du mir gabst, Mutter? Ich verstehe nicht. Natürlich ist das dein Name. Das weiß ich. Aber warst du es, die ihn mir gab? Nun, Nein. Wie nanntest du mich, da ich zur Welt kam? Ich gab dir gar keinen Namen, weil... Du gabst mir keinen Namen? Nein, denn das wäre... Das wäre zu gefährlich gewesen. Niemand durfte erfahren, wer du bist. Wir haben das Agelaus überlassen. Und er hat es doch gut gemacht, oder? Ja. Paris ist wirklich ein schöner Name. Auch Kleiner Bär ist sehr schön. Kleiner Bär? Schon gut. Ich werde jetzt zu Bett gehen, denn wir wollen rechtzeitig ablegen. Doch zuvor will ich noch einmal nach den Schiffen sehen. Recht so. Du bist ein Sohn, auf den man als Vater stolz sein kann. Paris, was willst du hier? Nicht zu mir solltest du kommen, sondern zu Agelaus. Ich war schon bei Agelaus. Und? Damit ist nun alles gut, denkst du? So gut es noch geht. Ein Wagen bringt meinen Vater zum Schiff. Es interessiert mich nicht, ob Priamos dich begleitet. Er bringt nicht den König zum Schiff, sondern meinen Vater. Und dich. Mich? Ich will aber nicht auf dein Schiff, Paris. Du musst, Oinone. Man darf sich den Göttern nicht widersetzen. Was haben die Götter damit zu tun? Du, Oinone, bist die Frau, die mir von Aphrodite versprochen wurde. Also musst du mir auch dahin folgen, wo ich künftig leben werde. Ich entscheide selbst, wo ich lebe. Was soll ich in Sparta? Ich segle nicht nach Sparta. Soll der König einen seiner Söhne dorthin schicken. Und du? Wir, Oinone, werden an eine sehr weit entfernte Küste segeln. Irgendwohin, wo man uns nicht kennt und nicht wiederfindet. Nimm, was du brauchst. Der Wagenlenker wartet. Ich habe alles, was ich brauche. Du bist schon bereit? Du wusstest, dass ich... Ich hoffte es. Ich habe dir einmal gesagt, dass ich dir fast alles glauben würde. Dieses Mal habe ich dir nicht geglaubt. Ich konnte nicht glauben, dass du mich wirklich vergessen hast. Ich werde dich niemals vergessen, Oinone. Dafür werde ich schon selber sorgen. Du Mistkerl! Oinone! Wir sollten uns beeilen. Ja. Dann beweg dich und steh hier nicht rum. Du bist kein Hirte mehr. Paris, Bärensohn. Hörspiel für Kinder von Dirk Heidicke. Die Personen und ihre Sprecher waren Paris, Moritz Riewoldt, Konstantin Rall, Samuel Weiß. Priamos, Wolfgang Höper. Hekabe, Elke Petri. Aisakos, Cornelius Obonja. Hektor, Andreas Serda. Agelaos, Hans-Peter Halwachs. Die Bären, Christine Davis. Oinone, Anna Magdalena Fitzi. Erzähler, Helmut Wüstmann. Ton, Andrea Mamitsch. Schnitt, Regina Kraus. Regieassistenz, Kirstin Petri. Musik, Peter Zwetkow. Regie, Karl-Heinz Liefers. Produktion Südwestrundfunk 1999. Dramaturgie Matthias Spranger.